Jahren, die meisten von euch waren dabei, ist das erste Album von Roxy Music erschienen, auf dem ein Song drauf ist, der heißt If There Is Something. Vielleicht kennen den wirklich welche. Ach ja, by the way, das Licht im Saal müsste noch ein bisschen heller werden. Wenn sich das machen lässt, wäre sehr schön. Im Saal, also das Publikum, nicht ich, lässt sich nicht ändern. Jedenfalls, noch ein bisschen, auf diesem, ja, so seht ihr aus, Mann, viel besser, ja, so, das ist schön. Jedenfalls ist auf diesem Song ein Saxophon, beziehungsweise Oboen-Solo, das auf drei Tönen, wo er immer die gleichen drei Töne spielt, sehr genial. Weniger Töne, mehr Effekt. Das werde ich mir merken für später irgendwann mal. Als ich dann eine Stilgitarre geschenkt bekam, ohne Saiten drauf, stellte sich die Frage, wie stimmst du dieses Gerät? Und das war noch vor der Zeit von YouTube, als man sich sowas angucken konnte. Und ich dachte mir dann, okay, ich stimme dann halt, mach dann ganz viele Ds hier. Und dann noch ein E und F. Und da kann man sehr hübsche Sachen machen. Ja, insofern schulde ich Andy McKay größten Dank für all das, was er für mich getan hat, weil ohne ihn gäbe es diese Gitarrenkunst nicht, wenn man es Kunst bezeichnet. Aus diesem Grund spiele ich jetzt aber ein Stück von Roxy Music.